Bemerkung zu einem berühmten Schlusssatz. Der 38. absagte: Worüber man nicht sprechen kann, davon kann man nicht einmal sagen, dass man darüber schweigen muss. Verben. Den 132. Abt konnte keiner verstehen. Aus der Überzeugung heraus, dass es weder Dinge noch Eigenschaften gebe, sondern nur Vorgänge, verbannte er alle Substantive und Adjektive aus seiner Sprache. Darum, weil Drehen Leuchten bewegen, Strahlen tanzen, Zeigen bedeuten, Drehen anderswo Lachen übend, war noch eine seiner zugänglichsten Aussagen. Er wurde sehr alt und war über 50 Jahre lang Abt, hoch verehrt von seinen Schülern. Trotz der Verehrung, die ausnahmslos alle für ihn empfanden, verfielen unter seiner Regentschaft die Sitten im Kloster zusehends und die Lehre erlitt viele Entstellungen und Verdrehungen. Drei seiner Schüler erlangten die Erleuchtung, doch der Rest verstand einfach nicht, was der Abt wollte oder meinte, und man tat, was einem passte oder gerade einfiel. Einige sind freilich der Ansicht, gerade dies sei die Blütezeit des Klosters gewesen. Konsequenz. Der 133. Abt schwieg, da nach seiner Ansicht überhaupt nichts existierte. Der 134. Abt stellte die Ordnung im Kloster wieder her, indem er auf den Entwicklungsstand der Schüler Rücksicht nahm. Sage nicht, ich bin, sondern ich geschehe. So wirst du der Wahrheit näher kommen. Sage nicht, hier ist ein Apfel, sondern hier geschieht ein Apfel. Ganz wie du sagen würdest, hier geschieht eine gute Tat oder hier geschieht ein Mord. Ein Apfel ist nichts prinzipiell anderes als, sagen wir, eine Überraschung oder ein Autounfall oder eine Geburt. Was wir für Dinge halten, sind Ereignisse. Unser Irrtum kommt daher, dass diese Ereignisse langsamer vor sich gehen als andere. Solange wir die Reife nicht haben, hilft es uns, uns in der Welt zurechtzufinden, dass wir zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden. Doch gilt es einzusehen, dass der Begriff vom Ding der Wahrheit nicht gerecht wird. Ihr mögt die Unterscheidung für eine Spitzfindigkeit halten, doch sind mit dem Begriff Ding noch andere fehlerhafte Begriffe verbunden, die uns in die Irre führen. Viele meinen, sie könnten Dinge haben. Dass man einen Vorgang nicht haben kann, ist viel leichter einzusehen. Wie willst du einen Tanz haben? Du tanzt, das geschieht. Man sagt zwar, ich hatte einen Unfall, doch kann jeder leicht einsehen, wie unsinnig das ist. Ebenso, wenn du die Dinge als Vorgänge erkennst, wird dir klar, was es mit den sogenannten Eigenschaften auf sich hat. Ist ein Apfel süß, der nicht gegessen wird? Fragte der 15. Abt einst. Ich würde nicht sagen, dass er süß ist. Zur Not könnte man von einem Apfel, der nicht gegessen wird, sagen, dass er Zucker enthält. Süß aber ist ein Erlebnis, das dir geschieht, wenn du einen Apfel isst. Was dabei geschieht, ist einfach, dass der Tanz des Apfels oder der Tanz des Zuckers im Tanz des Apfels den Tanz deiner Zunge durchdringt, beeinflusst, verändert, beziehungsweise den Tanz deiner Geschmacksnerven, deiner Gehirnzellen, den gesamten Tanz, den du Ich nennst. Süß ist keine Eigenschaft, die der Apfel hat, sondern das Verschmelzen zweier Vorgänge, zweier Tänze, von denen wir den einen Apfel nennen und den anderen Mensch. Der Blitz fährt in einen Baum. Der Baum beginnt zu brennen. Der Regen löscht den Brand. Wir können das drei Vorgänge nennen, um uns zu verständigen. Wir können aber auch leicht einsehen, dass es sich um einen Vorgang handelt. Von Vorgängen sind wir gewohnt zu akzeptieren, dass sie ineinander übergehen, miteinander verschmelzen. Von Dingen glauben wir, dass sie getrennt bleiben, starr sind. Wenn wir lernen, die Dinge als Vorgänge zu betrachten, werden wir leichter erkennen, wie sie ineinander übergehen, miteinander verschmelzen. Wir werden sehen, dass die Welt, das All, ein einziges ist, ein einziger Vorgang. Das Nichtseiende. Li Guo sagte, die Ansicht des 133. Abtes, nämlich, dass nichts existiert, kann ich nicht ganz teilen. Sie ist aber auch nicht ganz falsch. Meine Ansicht ist, dass nur sehr wenig existiert. Im Vergleich zu all dem, was nicht existiert, ist das Wenige, das existiert, eine vernachlässigbare Größe. Freilich ist die Existenz ein Fluch, von dem nur die Nicht-Existenz erlösen kann. Doch ist das Problem im Großen und Ganzen ja schon gelöst. Der Sündenfall der Materie war der Urknall, lehrte Ligur. Der Sündenfall des Lebens fand in jener Ursuppe statt, in der sich unter Einfluss der Sonnenenergie Kohlenstoffatome so mit anderen Atomen verbanden, dass daraus Moleküle mit der Fähigkeit, sich zu verdoppeln, entstanden. Von ihnen stammen alle existierenden Arten ab, die mit dem Fluch des Fortpflanzungstriebs beladen sind. Zu preisen sind aber die anderen, die nicht duplizierenden Moleküle. Von ihnen stammen die nicht existierenden Arten ab.